des Mafia-Regimes und des Bundes der Antifaschisten. Hans Koppi. Ja, liebe Freunde, verehrte Gäste, die VVN hat im Januar 2004 an Herrn Nedorn geschrieben und ihn aufgefordert, doch die Ausstellung 11.000 Kinder mit der Reichsbahn in den Tod, eine Ausstellung, die Beate und Serge Klarsfeld in Frankreich auf französischen Bahnhöfen gezeigt hatten, hier auch auf Bahnhöfen der Bundesbahn zu zeigen. Das Resultat des Schreibens war Schweigen. Es ist so, dass vier Jahre später, jetzt im Januar, Februar, diese Ausstellung in einer veränderten, verkleinerten Form gezeigt wurde, aber nicht auf dem Bahnhof, geschweige Hauptbahnhof, sondern auf dem weiten Areal im Untergrund des Potsdamer Platzes. Dort an einer kleinen Seite war die Ausstellung zu sehen. Und es zeigt, es war für mich doch sehr erstaunlich, dass auf einem Schild, einer Tafel, die diese Ausstellung gewissermaßen resümierte, denn die Bahn hatte sich an dieser Ausstellung beteiligt, stand der bemerkenswerte Satz, dass die Deutsche Bahn in ihrer Arbeit, in ihrer Tätigkeit sich immer wieder auch dem Gedenken der Opfer des Naziregimes erwiesen hat. Und wir haben hier einmal erfahren, wie lange es dauert, dass sie überhaupt auf etwas reagiert. Und wir haben es hier mit dem Zug der Erinnerung nochmals erfahren, dass sie eigentlich überhaupt nicht bereit sind, sich mit der eigenen Geschichte abzugeben. Ich finde, dass eines der großen Ergebnisse dieser Initiative Zug der Erinnerung ist, dass hier in dieser Gesellschaft nochmal eine Debatte angestoßen wurde über die Verantwortung der Bahn und ihre Haltung zu ihrer eigenen Vergangenheit. Und das Mindeste, was wir erwarten können, ist, dass die Bahn, dass der Vorstand sich endgültig davon verabschiedet und sich entschuldigt für all die Steine, keine Stolpersteine. Es waren Steine, die dieser Initiative in den Weg gelegt wurden. Und gleichzeitig erwarten wir, dass sich die Bahn in einer ganz anderen Art der Verantwortung zeigt und stellt. Es ist so, dass diese Initiative Zug der Erinnerung hier Hervorragendes geleistet hat. Und gleichzeitig, wenn man liest, das neue Konzept der Bundesregierung, die Gedenkstätteninitiative, die zurzeit diskutiert wird, die der Kulturstaatssekretär vorgelegt hat, darin steht, dass also solche Art von Initiativen, die sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus von Verfolgung und Widerstand beschäftigen und der Opfer in vielfältiger Weise gedenken, dass dafür kein Geld da ist. Dafür, für diese Zeit, ist dort formuliert, dafür gibt es Museen und Gedenkstätten. Damit wird gewissermaßen die Geschichte dieser Zeit in die Historie und ins Museum verbannt. Und ich denke, wir sollten alles dagegen tun. Denn andererseits steht in dieser Gedenkstättenkonzeption, dass solche Initiativen für die Beschäftigung mit der DDR-Zeit, mit der zweiten deutschen Diktatur, wie es dort drin heißt, weiterhin gefördert wird. Und ich denke, dass hier eine völlig schräge Lage der Beschäftigung mit der Vergangenheit vorherrscht. Und dass wir dagegen auch uns äußern und protestieren sollten. Die Initiative hat hier viel bewirkt und die Mitglieder der VVN, darunter befinden sich ja auch noch selber Zeugen des Holocaust, wie heute auch Esa Bejerano. Es gibt Menschen, deren Angehörige in dieser Zeit umgekommen sind, ermordet wurden und viele andere, die also deren Angehörige in dieser Zeit gelitten haben, aber auch viele jüngere Antifaschisten in unserer Organisation haben diesen Zug der Erinnerung solidarisch begleitet. Und wir heißen ihn hier willkommen. Und ich möchte nochmal den Organisatoren des Zuges, aber auch besonders der Berliner Initiative und vor allem auch Dirk Stegemann Dank sagen für ihre Arbeit, für ihre immense Arbeit, die sie in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben. Und unterstützen wir sie, indem wir diesem Zug der Erinnerung eine breite Öffentlichkeit und eine große Resonanz in dieser Stadt verschaffen.